Hallo, meine Magic Man, hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt und hattet alle einen schönen Sonntag. Meine war ziemlich entspannt. Ich war viel mit Kimmer unterwegs, habe hier ein bisschen was im Haus gemacht und ja, habe gut gegessen. Und jetzt ist ja schon wieder kurz nach 15 Uhr. Jetzt wollte ich erstmal das Video des Tages machen und dann will ich gleich noch ins Gym. Heute ist Rücken dran, gestern war Beine. Das ist immer so eine freakige Kombination, sage ich mal, weil man gestern schon Beine, Rücken, Bauch gemacht hat, dann heute nochmal Rücken. Ja, also wie gesagt, wenn man dann ins Kreuzheben reingeht, merkt man schon den unteren Rücken nochmal und so, dann wird das wahrscheinlich heute nicht mit so viel Gewicht gehen, aber ist auch nicht schlimm. Ich freue mich schon und ja, jetzt gleich nach dem Video geht es dann ab ins Gym. Ist ja auch immer so bei unserem Gym, das hat ja am Wochenende nur bis 18 Uhr auf. Aber ich sagte ja schon in einem meiner letzten Videos, mein Vertrag läuft jetzt am 30.09. ungefähr aus und dann wollen wir mal gucken, wie es dann weitergeht. Also wahrscheinlich werde ich dann zu McFit gehen, weil ich will einfach diese Variabilität haben. Ich will einfach diese flexiblen Öffnungszeiten haben. Und das ist auch gar keine Werbung, die bezahlen mir nichts. Also es geht nur darum, ich will halt dieses 24/7 diese Möglichkeit haben. Ich will nicht am Samstag oder am Sonntag auf 18 Uhr limitiert sein. Das ist mir einfach zu limitiert und da wäre es schon schön, wenn man da einfach ein bisschen entspannter sein kann. Weil jetzt mache ich, wie gesagt, das Video. Bis das Video fertig ist, dauert es bestimmt nochmal. Ja, es muss ja noch, der Sound muss noch hochgerendert werden. Da sind auch so ein paar technische Feinheiten dann drin, weil sonst wäre das zu leise. So ein paar kleine Dinge muss man da halt einfach machen. Also ich würde sagen, wenn ich fertig bin mit dem Video, vergehe noch locker eine halbe Stunde, bis ich das dann fertig habe. Und dann muss es hochgeladen werden und so weiter. Und dann habe ich auch im Gym schnell nur noch 1,5 Stunden Zeit. Deswegen wäre es schön, wenn man diesen Druck da gar nicht hätte. Aber da kann man ja Abhilfe schaffen. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist spannend, wichtig mitzuteilen und auch gleichermaßen unterhaltsam, wie ich finde. Und zwar ist der Titel, ich würde sagen, das Video sollte und wird heißen, wie die Frauen uns Männer zu Brüdern machen. Also, oder wie sie die Brüderlichkeit unter uns Männern stärken oder wie sie uns alle in eine Bruderschaft stopfen, in die wir möglicherweise vielleicht gar nicht rein wollen. Wie komme ich darauf? Es ist so, ich bin 2011, wie ja der ein oder andere schon mitbekommen hat, mit meiner jetzt Ex-Freundin, von der ich mich 2019 getrennt habe, zusammengekommen. Und sie war bis 2006 mit einem guten Freund von mir zusammen. Und ich bin, wie gesagt, 2011 mit ihr zusammengekommen. Das finde ich dahingehend gar nicht schlimm, weil ich sage immer, wenn man mit jemandem befreundet ist, kann man nicht seine Freundin aus erster Instanz nehmen. Das geht nicht. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, einen Kumpel habe und der trennt sich von seiner Freundin und sie kommt dann mit mir zusammen, da kann ich wirklich, da bin ich wirklich stolz auf mich, dass ich da nie schwach geworden bin und habe das immer abgebogen, solche Geschichten, und habe mich nie in diese schmuddelige Ecke begeben, dass ich da irgendwie sowas gemacht habe, dass ich in erster Instanz die Freundin von einem Freund übernommen habe. Davon kann ich mich freisprechen und das ist auch wirklich gut so. Und da bin ich auch dankbar, dass ich da nie schwach geworden bin, dass ich da immer die Kontrolle bewahrt habe. Aber ich sag mal, in zweiter oder dritter Instanz spielt das dann keine Rolle mehr. Wie gesagt, haben sich 2006 getrennt, dann hatte jeder von denen noch weitere Beziehungen zwischendurch. Und wenn man dann nach 5 Jahren dann irgendwie aus irgendwelchen Fügungen dann mit demjenigen zusammenkommt. Heute komme ich mit niemandem mehr zusammen, das ist wieder ein anderes Thema, aber da war das noch so und ich war dann, wie gesagt, da war genug Luft zwischen und so weiter. Das hat er mir auch nicht übel genommen, weil es gab keinen Grund. Er hatte zu dem Zeitpunkt eine Freundin, hatte dazwischen Freundin, sie hatte dazwischen schon Beziehungen. Also das war kalt quasi. Da kann man, und dann sage ich aus zweiter, dritter Instanz, da hat dann auch keiner mehr zu jammern, wenn man dann sowas macht. Gut, dass ich jetzt meinen eigenen Weg gehe, ist ein anderes Thema. Dementsprechend würde ich mich gar nicht mehr mit solchen Geschichten einlassen oder mit irgendeiner Frau, egal aus welcher Instanz, einlassen. Aber damals war das noch so und da hatte ich das Mindset, dass ich gesagt habe, okay, erste Instanz auf gar keinen Fall, das ist zu kritisch, aber zweite, dritte, vierte Instanz, da muss halt jeder Mann genug sein und zu sagen, okay, komm, der Fisch ist kalt quasi, da braucht man nicht mehr drum jammern. Und deswegen war das dann für mich kein Problem, das zu machen, für sie kein Problem und für ihn kein Problem, weil, wie gesagt, 5 Jahre dazwischen, also hat man da quasi seinem Freund keinen Schaden zugefügt, keinen emotionalen, da gibt es nichts. So, der Fisch ist kalt. Und ja, das Interessante ist dann, dass er dann irgendwann mal zu mir sagte, und da ist mir das so richtig bewusst geworden: Naja, sagt er, dann hebt er so seine Faust, sagt, schlag ein, sagt er, sind wir beide jetzt Schwanzbrüder. Ja, und er hat recht. Er hat einfach recht. So, und was mir jetzt so bewusst geworden ist, aufgrund seiner Aussage, dass wir jetzt auf diese Art und Weise zu Brüdern geworden sind, habe ich so nicht drüber nachgedacht, habe ich jetzt plötzlich erkannt, wie wir Männer mehr Brüder haben, als wir eigentlich wollten, oder mehr Brüder haben, als wir eigentlich kennen. Und da ist mir jetzt auch bewusst geworden, wie schnell uns die Frauen in Bruderschaften stopfen. Also, wenn ich jetzt beispielsweise mal überlege, ich hatte euch ja in einem anderen Video mal erzählt, wie ein damaliger sehr guter Freund von mir damals meine Ex-Freundin Medizinstudentin übernommen hat. Ich nenne ihn den Witwentröster, weil das ja sein Modell war. Also jedes Mal, wenn einer seiner Freunde sich von seiner Freundin getrennt hat, dann hat er nicht davor zurückgeschreckt, aus erster Instanz diese Frau zu übernehmen. Das heißt, er hatte ja die Nummer, man kannte sich, Freundeskreise und so weiter, waren alle miteinander vernetzt und verwickelt. Und in dem Moment, wo sich einer seiner Freunde von seiner Freundin getrennt hat, hat er dann angefangen, den Kontakt und so weiter. Und meine damalige Ex-Freundin, die Medizinstudentin, die hat ja dann irgendwo in Magdeburg studiert. Und kaum war ich mit ihr nicht mehr zusammen, hat er sofort die Initiative ergriffen und sofort angefangen, mit ihr zu texten. Und sofort sind die zusammengekommen. Ja, und deswegen nenne ich ihn den Witwentröster, weil er dann diese verwundbare Situation der Frau ausgenutzt hat. Also wie gesagt, auch die Medizinstudentin hat ich verlassen. Ich bin halt, wie gesagt, es ist immer komisch, das von sich selber zu sagen, aber auch wenn ich das in meine Vergangenheit reflektiere, ich war schon immer ein Alpha-Mann. Auch zwar ein Blue-Pill-Alpha, aber ich war Alpha. Also ich habe die Frauen verlassen, die haben mich nicht verlassen. Die haben um mich geheult, tagelang. Aber ich habe die verlassen. Das muss man wirklich sagen. Ich wurde auch schon mal verlassen, aber hauptsächlich trenne ich mich von den Frauen, weil ich irgendwann sage, okay, ihr seid unbelehrbar, unkorrigierbar, ihr fügt euch nicht und das passt halt nicht mit meinem Weltbild zusammen, also muss ich da einen Cut machen. Genauso wie mit meiner jetzigen letzten Ex-Freundin. Wir waren 8 Jahre zusammen, ich habe mich jetzt auch getrennt 2019 und weil für mich nicht mehr akzeptabel. Also das war für mich einfach nicht mehr hinnehmbar, ihr Verhalten. Also nur nochmal, um das hier nochmal festzumachen, sie hat sich nicht von mir getrennt, sondern ich habe zu ihr gesagt, ich ziehe aus mit dir. Keine Chance, geht nicht mehr. Das ist für mich, wie ich finde, ein himmelweiter Unterschied. Dementsprechend kommt man auch aus einer Position der Überlegenheit quasi. Natürlich hat man dann auch, muss man ein bisschen mit sich aufräumen, mit seinem ganzen Wirrwarr, der dann da angerichtet wurde, aber im Wesentlichen kommt man aus einer Position der Stärke, weil man ja derjenige ist, der bewusste Entscheidungen trifft. Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, zurück zu dem Witwentröster. Der hat das beispielsweise gemacht, dass er auf diese Art und Weise agiert hat, hat beispielsweise auch bei einem anderen Freund von mir die gleiche Nummer abgezogen, seine Ex-Freundin, mit der war er dann auch ein halbes Jahr zusammen und das ist schon eine, tja, nicht unbedingt respektable Handlungsweise, sage ich jetzt mal. Das ist auch einer der Gründe, warum man mit diesen Menschen dann auch keinen Kontakt mehr hat. Ist halt ein maximaler Blue-Piller, der es nicht wirklich nicht verstanden hat, der jetzt auch gerade heiratet und naja, er wird auch seine Erfahrungen machen müssen. Ich will über ihn noch gar nicht urteilen. Da bin ich halt auch kalt und emotionslos, was das angeht. Aber er hat es halt damals gemacht. Das ist halt seine Masche, es auf diese Art und Weise zu machen. Und die Frauen machen das natürlich auch. Also die Frauen sind empfänglich für jeden und ich wundere mich auch immer wieder. Und da muss ich auch wirklich sagen, wenn ich immer sehe, wen die Frauen alles ranlassen und wen die Frauen alles miteinander verbrüdern, dann würde ich sagen, oh mein Gott, das ist überhaupt nichts Besonderes, diese Frau zu haben, weil die hat ja den rangelassen. Guck dir den mal an, habe ich immer gedacht. Kann ja nicht wahr sein. Also es ist nichts Besonderes mehr jetzt, wenn sie mich ranlässt. Ich halte auf mich quasi so große Stücke und denke mir, wow, die Frau kann sich geehrt fühlen, dass sie mich kriegt, aber die... Ich bin nur für sie eine Steigerung, die nimmt auch alles darunter. Also, ja, so ist das. Und was ich jetzt beispielsweise hier alles gesehen habe, alleine bei uns hier in unserem kleinen Vorort, wir haben hier beispielsweise mich mal ausgenommen, weil ich bin wirklich raus aus dieser Gleichung. Ich date nicht, ich bin fast Monk-Mode, aber auch nicht ganz. Also hin und wieder lasse ich mir mal so ein kleines Küken und dann amüsiere ich mich ein bisschen. Aber sonst bin ich eigentlich raus aus diesem Ding. Und wir haben hier 4 Alpha-Männer bei uns im Ort, weil das ist wirklich spannend. Die können euch quasi, die haben den ganzen Ort gehabt. Alle jungen Frauen aus unserem Ort. Und wir sind ein Vorort von Hannover, wir haben ungefähr 30.000 Einwohner. Und diese 4 Männer, wenn ihr hier zu uns kommt und ihr lernt ein junges Mädchen kennen, eine 22-jährige, hübsche Fitnessfrau, die bei Instagram 60.000 Follower hat, ihr lernt die kennen. Und ihr wollt mehr über die wissen, kann ich euch 4 Männer zeigen, 4 Alpha-Männer, die eine Probefahrt gemacht haben quasi. Und die können euch über diese junge Frau alles erzählen. Und ich weiß beispielsweise, hatte ich ja in einem letzten Video auch gesagt, hier bei uns im Fitnessstudio, ein 19-jähriges Mädchen hat beispielsweise 5 junge Männer hier bei uns aus dem Fitnessstudio miteinander verschwanzbrüdert in 6 Monaten. Und das sind natürlich alles Zustände, wo ich wirklich sagen muss, da bin ich wirklich froh, dass ich diese Dynamiken verstanden habe, dass ich da den Durchblick habe und sagen kann, okay, ich will in diese Bruderschaften nicht mehr mit rein. Also da bin ich mir viel zu schade für, als dass irgendeine Pflaume mich quasi in irgendeine Bruderschaft reinzieht, in die ich nicht reingehöre. Da muss man wirklich aufpassen. Und ihr steht plötzlich irgendwo an der Kasse oder ihr fangt plötzlich in irgendeiner Firma an und da habt ihr plötzlich einen Bruder. Der Chef könnte euer Bruder sein, der Mechaniker kann euer Bruder sein, der Postbote könnte plötzlich euer Bruder sein. Und das hat mir wahnsinnig die Augen geöffnet, wie die Vernetzungen sind. Das ist wie bei Facebook. Der ist mit dem befreundet und weil der mit dem befreundet ist, man plötzlich irgendwie über Ecken mit dem befreundet. Und es ist also erschreckend, welche Verwicklungen es hier gibt. Und da hatte quasi jeder mit jedem hier schon mal Vollkontakt. Und wenn man das jetzt einmal geblickt hat, muss ich wirklich sagen, ich bin da raus. Da ist der Captain an Deck, übernimmt die Kontrolle, mein Magic Stick hält dafür nicht her. Da möchte ich nicht mit dazwischen irgendwie mit was zu tun haben. Das ist mir viel zu schade. Muss ich auch wirklich ganz ehrlich sagen, auch jetzt schade für das ein oder andere junge Mädchen bei uns aus dem Fitnessstudio. Wirklich attraktive Mädchen sind da. Und ich kenne die Historie. Ich kenne den Wartungszustand. Ich habe das Scheckheft gesehen. Ich habe den Fahrzeugbrief gesehen. Ich kenne die Vorbesitzer. Ich will nicht in diese Bruderschaft mit rein. Und ja, Männer, das ist die Message des heutigen Tages und ich denke, sie ist klar. Sollte mal jeder wirklich drüber nachdenken, was man da sich plötzlich an seine Seite holt und wie da diese ganzen Verwicklungen sind. Eine Sache möchte ich nur loswerden. Das Wahnsinnigste, was ich hier auch gesehen habe, und das würde man gar nicht glauben, wenn ich das nicht selber gesehen hätte, wie damals ein Freund von mir hat ein Mädchen kennengelernt, die hier bei uns im Ort auch mit einem jungen Mann zusammen war. So, er hatte aber zeitgleich eine Freundin. So, also er war in einer Beziehung mit einer jungen Frau und sie, die er kennengelernt hat, war auch in einer Beziehung mit einem anderen Mann. Jetzt kommt der Hammer. Jetzt hat er angebandelt mit der Freundin von dem anderen Mann, also Pärchen A, Pärchen B. So, Pärchen A hat der Mann die Frau genommen von Pärchen B und dann sind ja übergeblieben die Frau von Pärchen A und der Mann von Pärchen B. Und die beiden haben dann auch noch zueinander gefunden. Also der Wahnsinn dabei war, dass sie rübergezogen ist zu ihm und also sie ist rübergezogen zu dem einen Mann und die andere, die vorher mit dem Mann zusammen war, ist rübergezogen zu dem anderen Mann in den anderen Ort. Das heißt, sie haben quasi Partnertausch gemacht. Swinger Club. Es ist Sodom und Gomorra. Also es ist wirklich alles völlig außer Kontrolle geraten. Und wenn man das wirklich so gesehen hat, mit nüchternen Augen, mit Red Pill-Bewusstsein, ich möchte in diese Bruderschaft nicht mehr rein und ich möchte mich von diesen Weibern auch nicht mit irgendwelchen Männern unterhalb meiner, wie soll ich nicht arrogant anhören, aber unterhalb meines Anspruchs, sage ich einfach mal, verbrüdern lassen. Also das ist schon verrückt. Ich möchte keine Brüder, von denen ich nichts weiß, an irgendwelchen Ecken und Enden. Ja, Männer, ich denke, die Message ist klar. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wieder auf eure Kommentare, auf eure Daumen hoch und auf eure Abos natürlich. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!